Was wird nun das Los gerade des zu schaffender Arbeit verdammten Kapitals gemeiniglich sein? Der Fabrikant etwa, der die ohnehin unerschwinglich teuren Rohprodukte zumeist nur mit Hilfe von Bankkapital sich zu beschaffen weiß, sieht sich vor der plötzlichen Notwendigkeit einer größeren Zahlung, die er aus eigenem nicht leisten kann. Und da ist nun der Moment gekommen, durch Mehrbeanspruchung des Bankkredits die Fabrik in eine Aktiengesellschaft zu verwandeln, wodurch die Reserven zum Vorschein kommen und genugsam Geld von dem am Aktienkapital zu beteiligenden Banken flüssig gemacht werden kann. Noch viel erheiternder aber wird die Vergewaltigung der Kommanditgesellschaften, da die Vermögensabgabeverordnungen höchstbezeichnenderweise die Regelung der Abgaben für Kommanditgesellschaften nicht vorgesehen haben. Da wird nun für den Kommanditisten der amüsante Fall eintreten, dass, wenn sein Vermögen ihm, da ja noch immer kein Gesetz Kapitalaufwertung aufgrund der veränderten Valuta vorschreibt, zur Friedenskrone gebucht und verzinst verblieben ist, er nun aufgrund der in Nachkriegsvaluta vorgenommenen Schätzung eine Vermögensabgabe von etwa einem fünfmal so großen Kapital machen soll, als ihm von seiner Firma verzinst wird, woraus sich dann der Wahnwitz ergibt, dass der Unglückselige weit mehr an Vermögensabgabe zu entrichten hätte, als er an wirklich verzinsten Kapital zu Buch stehend besitzt. Zu solchem närrischen Aberwitz versteigen sich alle diese Verordnungen, die, getreu den geheimsten Plänen Zions, vor der Lösung der eigentlichen Frage, ehrliche Regelung des Missverhältnisses zwischen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Krone und der heutigen deutsch-österreichischen Krone in scheuem Bogen sich herumwinden. Die ganze Vermögensabgabe, das muss klipp und klar herausgesagt werden, ist nichts anderes als ein ungeheurer Fischzug nach allem ehrlich schaffender Arbeit verdanktem Besitze und dient letzten Endes nur dazu, die Beweglichmachung allen Besitzes zu beschleunigen, alle Industrien mit tödlicher Sicherheit durch den Aktienweg in die Krallen des internationalen Weltbankbetriebes, das heißt also deutlicher, in die Hände der Kinder Israels gelangen zu lassen. Lange noch ist nicht das letzte Wort über diese sonderbaren Verfügungen gesprochen worden, und das deutsche Volk wird nicht eher zu einer gesunden Lösung seiner trostlosen finanziellen Verhältnisse gelangen, als bis die legislative Gewalt auf diesem Gebiete nur Männer fassenden Geistes überantwortet sein wird, die den Manipulationen und Praktiken der beweglichen Weltvergewaltiger gewachsen, durch keinerlei pekuniären Anteil und Genuss am ungeheuren Raubzuge des internationalen Schiebertums mit reinen Händen, klaren Kopf und eherner Entschlossenheit an eine rechtschaffene Regelung unserer Volkswirtschaft herantreten. Finden sich solche dem Banne der heutigen Geldpraktiken entrückte Männer nicht, wird das Volk sich nicht dagegen auflehnen, zum Gedanken und wehrlosen Instrumente herabentwürdigt zu werden, welchem Zion die Siegesmärsche seiner zukünftigen Weltherrschaft immer wieder entlockt, so wird keine Macht der Erde Deutsch-Österreich, die deutsche Welt, ja die ganze Erde davor bewahren, in eine nie mehr wieder abzuschüttelnde Versklavung und Entrechtung zu verfallen. Deutsches Volksblatt Wien, 5. März 1921. Ein Valuta-Roman. Das Wertvollste an diesem von Adolf Schmidt-Volker ein Valuta-Roman flott geschriebenen Buche ist der Einblick, den es uns in die unbeschränkte Macht des Kapitalismus gewährt, der auch dort triumphiert und triumphieren muss, wo er unter der Schwindelflagge des Sozialismus segelnd zu sozialisieren und die Arbeiterschaft zum Nutznießer eines industriellen Unternehmens zu machen vorgibt. Geradezu glänzend ist dargestellt, mit welch überlegendem Zynismus der Fabrikant seine Bilanz, dies jüdische Buch mit 7 arischen Siegeln, unkontrollierbar, unverstanden und souverän derartig aufzustellen weiß, dass die Arbeiterschaft, die nun für sich selber arbeitet, ihm erst ein so ungeheures Vermögen zu verzinsen hat, dass sie, im Schweiße ihres Angesichtes scharf werkend, erst recht zum Lasttier des siegreichen Kapitalismus geworden ist. Wie der Roman nun darzeigt, dass dank dem Valuta-Wahnwitze die ganze Welt zugrunde gehen muss, die zu guter Letzt durch einen genialen wirtschaftlichen Weltplan Dr. Treus, des ursprünglichen Helfers und späteren Todfeindes jenes Industriellen und Weltspekulanten errettet wird, entbehrt nicht der Spannung und vortrefflichen Aufklärung über viele Geheimnisse der heutigen Schwindelwirtschaft. Wären freilich dem Verfasser die Geheimnisse der Weisen von Zion bekannt gewesen, er würde eine einfachere Lösung gefunden haben. Dass übrigens der ideale deutsche Finanzmann in Liebe gerade zu der nicht minder idealen Tochter seines Widerparts, des wirklichen geheimen Kommerzienrates Stern, entbrannt sein muss, ist weder etwas zu sehr altes Romanspiel, wie ausgezeichnet jedoch manche Zusammenhänge zwischen Deutschlands Untergang und dem Geldmagnatentum zur Darstellung kommen, mag man daraus entnehmen, dass das Leipziger Wochenblatt, welches den Roman zum Abdruck brachte, mit Entrüstungsschreiben aus dem Lager der Großfinanz bombardiert wurde. Und so mag denn dieses Buch als ein freilich allzu seltener Einblick in diese ganzen, dem Aria zumeist rätselhaften Zusammenhänge willkommen geheißen werden und sei jedermann zur Aufklärung über die wahren Ursachen unseres Unterganges auf das Wärmste empfohlen. Deutsches Volksblatt, Wien, 10. Juli 1921.